Dieter Rams wehrt sich nicht, wenn er in Japan oder den Vereinigten Staaten als Mr. Braun angesprochen wird. Es ehrt ihn, denn Dieter Rams, 1932 in Wiesbaden geboren, hat für die Firma Braun eine Fülle an Modellen entworfen und designt. Darunter schon ziemlich früh den Schneewittchensarg, einen Plattenspieler mit Acrylhaube, eine Revolution im wachsenden HiFi-Bereich. Es folgten Weltempfänger, Kaffeemühle, Taschenrechner, Entwürfe, die internationale Beachtung fanden. Der Designer, der Tischler gelernt und als Architekt begonnen hatte, stieg bei Braun 1955 ein, um zunächst Möbel zu konzipieren. Daraus wurden schließlich immer mehr Elektrogeräte für alle Bedürfnisse. Rams war bis 1995 als Chefdesigner für das Unternehmen tätig und hat 10 Regeln für gutes Design aufgestellt. Zum Beispiel: Gutes Design ist innovativ und gutes Design macht ein Produkt brauchbar. Berühmt wurde Braun durch das Design relativ schnell, also von 1955 bis 1960. Heute sind es die Küchengeräte, die wahrscheinlich eine Erinnerung sind bei vielen Menschen, die sie auch teilweise sogar noch haben und noch benutzen. Und die Rasierer. Na, ich freue mich insbesondere, dass die Dinge nicht auf Müll landen, wie vieles, was ja auch technisch jetzt in unserer Zeit zu schnell überholt ist, sondern dass es bei den meisten Geräten, für die ich verantwortlich war, dass sie bei Sammlern landen und dort gehegt und gepflegt werden, nach wie vor. In meinen Worten kann ich nur sagen, sie sahen normal aus. Normal in Anführungsstrichen. Weil sie durchweg einfach waren, dass sie einfach zu bedienen sind, dass sie sich nicht aufdrängen, dass sie eine Ausstrahlung hatte, die nicht alle, aber viele Menschen fasziniert hat und die eine Mitteilung mitgebracht haben. Eine Mitteilung, die heute immer mehr Gültigkeit bekommen sollte, sich, wie Erwin Braun das formuliert hat, unsere Geräte sollten sein wie ein guter alter englischer Butler. Soll da sein, wenn man ihn benutzt und im Hintergrund, wenn man ihn nicht benutzt. Es ist auch als deutsches Design im Ausland angesehen worden. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich oft in Amerika oder auch in Japan, dass man mich Mr. Braun nennt. Es wird oft auch verglichen mit meiner Tätigkeit, das Design von Apple. Nicht? Es gibt schon einiges, wo ich mich heute wiedererkenne. Aber es gibt noch sehr viel, was zu machen ist. Mit dem Design bin ich während des Krieges in Berührung gekommen, da sich meine Eltern getrennt hatten und ich dann, als es zum Ende kam, war ich dann oft bei meinem Großvater, der Schreinermeister war. Er hatte eine kleine Werkstatt, machte alles von Hand, lehnte Maschinen ab. Er hat natürlich auch Möbel gemacht, aber kleinere Dinge und die immer sehr, schon aus ökologischen Gründen und auch ökonomischen Gründen, sehr sparsam gemacht. So einfach. Das hat mich schon sehr früh fasziniert. Und dann hatte er immer in seiner Werkstatt rumfliegen, Kataloge der deutschen Werkstätten, Kataloge von Architekten wie Bruno Paul und solche Dinge. Und das hat mich fasziniert. Und da reifte der Gedanke in mir, Architektur. Nicht? Ich machte dann also sehr schnell den Abschluss mittlere Reife und hatte dann die Chance, bei der neu eröffneten Handwerker- und Kunstgewerbeschule sofort zu beginnen. In Wiesbaden, wo ich geboren bin, und habe da 2 Semester studiert, Innenarchitektur. Später, als ich nach meinem Praktikum wieder an der dann schon Werkkunstschule anfing, hieß es Gestaltung für Raum und Gerät. Es war eine relativ kleine Schule und nach dem Vorbild des Bauhauses strukturiert. Es gab Bildhauerei, es gab wissenschaftliche Grafik, Illustration, es gab die Grafik, also die Gebrauchsgrafik, es gab freie Kunst, es gab Bildhauerei. Also alle Abteilungen waren im Haus waren und es gab Modedesign. Das Ganze war natürlich schon stark geprägt von der Auffassung, die ich auch schon mitgebracht hatte, gegen alles, was drohte, schon wieder überhand zu werden, nämlich dieser schnelle Aufbau in der Architektur, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie die unmittelbare Umgebung auszusehen hätte, also die Möblierung der noch sehr beengten Räumlichkeiten, die zur Verfügung standen. Und es ging eigentlich nur, indem man sich auf die alte Traditionen zurückzog, die im Bauhaus bereits sehr starken Einfluss weltweit hinterlassen hatten. Design sollte für jeden erreichbar sein. Und das war natürlich zu der Zeit total unterentwickelt. Es gab eigentlich nur, man nannte es den Gelsenkirchener Barock an Möbeln, diese Dinge, die überhaupt nicht in die neue Situation reingepasst haben. Die haben die engen Verhältnisse, also bei Neubauten, immer noch kleinen Grundrisse, total gesprengt. Wir wollten einfach vernünftiger leben und nicht in diesem verkrusteten alten Kram, nicht? Also das war stark ausgeprägt bei uns als Studenten. Wir waren ja alle in einer Aufbruchsstimmung, nicht? Und es gab auch Architektur, so dass ich auch die Gelegenheit hatte, Architektur zu betreiben während des Studiums. Was mich dann auch in die Lage versetzt hat, in die Architektur zu gehen. Und die besten Architekten saßen in dieser Zeit, alles 1953, hier in Frankfurt. Dann habe ich meine Mappe unter den Arm geklemmt und bin die Architekten in Frankfurt, habe die also regelrecht abgeklappert. Ohne Erfolg, außer bei, damals so hieß das Büro, Apel Letrocher Herd. Der stellte mich sofort ein. Mein Wunsch war erfüllt. Ich war in einem guten Architekturbüro. Ich wollte ja in der Architektur bleiben. Und dann passierte Folgendes, dass ein Kollege, da kam der eines Tages und sagte, ja, das ist eine Anzeige in der Frankfurter Rundschau. Das sucht eine Firma Braun, einen Architekten. Wollen wir uns da nicht mal bewerben? So, Gott, das hat Spaß. Lass doch mal sehen, wer eine Antwort kriegt. Wir machen eine Wette. Also okay, jedenfalls habe ich seinem Drängen nachgegeben und es vergingen einige Wochen, bis ich eine Antwort bekam und ich bekam eine. Wurde dorthin bestellt und ich kannte die Firma überhaupt nicht. Dann kam ich dahin und haben die mir also gesagt, die seien sehr interessiert, ob ich einverstanden wäre mit einer Probearbeit. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann geschah etwas Unglaubliches. Dann wurde ich wieder dahin bestellt und dann sprang da plötzlich so ein junger Mann rum und das war Erwin Braun. Das war ein junger, schmaler Mann. Habe ich nicht als den Chef identifizieren können. Und dieser junge Mann sagte mir, ja, ich hätte jetzt Kontakt zu der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Wurde die Tür aufgemacht und ich wurde in den Nebenraum geführt. Da standen die ersten Entwürfe von Hans Güschelow für die ersten Radiogeräte. Und da war ich so begeistert. Also das waren ja Radiochassis, die vorher in alten, Nussbaum, goldverzierten Kästen saßen, einfach in neue Gehäuse gesetzt. In Gehäuse aus hellem Ahornholz. Und sahen total anders aus als das, was man gewohnt war. Hell und völlig abgespeckt, sachlich. Und selbst noch in ihren Holzgehäusen hatten sie eine technische Ausstrahlung. Man hat sie förmlich gesehen in den Umgebungen, die wir uns als Architekten dachten, wie sie sein sollten. Und ich lernte sehr bald, dass Erwin Braun sehr interessiert war als Unternehmer, wie der Wohnungsbau sich weiterentwickeln würde. Ich musste dort nicht von null anfangen. Ich traf jemand, der meine Sprache sprach, ein Unternehmer. Ja? Er hätte vielleicht also gesagt, gut, wir brauchen jemanden, der unsere Sprache sprechen kann, weil sie suchten jemanden, deshalb hat man mich genommen. Nicht? Also, Wendepunkt in zweierlei Hinsicht. Einmal, weil ich ja im Grunde gar nicht in die Industrie wollte. Und dann lerne ich jemanden kennen, der meine Sprache spricht. Inzwischen wusste ich natürlich, dass das der Boss war, dass der sagte, das sei ihre Zielrichtung und die Architektur sollte folgen. Also Pläne, die, wo ich dachte, naja, also das ist a new birth world. Die Radiogeräte hatten keinen besonders guten Ruf gegen die übermächtige Konkurrenz. Zu der Zeit war das Telefunken, Grundig, Saba. Und sich gegen diese übermächtige Konkurrenz durchzusetzen, war eigentlich nur möglich auf kleiner Flamme. Wenn wir 4% erreichen können, also diejenigen Verbraucher, die gewillt sind, sich modern einzurichten. Wie gesagt, das war August. Ich hatte natürlich erste Aufgaben, Architekturaufgaben. Es gab sich aber dann sehr schnell, dass ich schon 1956 die ersten Designaufgaben fand. Das war dieses berühmte Schneewittchensack-Geschichte mit Hans Güchelow zusammen. Das sah erstmal sehr aus wie aus einer anderen Welt, weil verglichen mit dem, was es gab, nicht? Es war ein Metallgehäuse, mit zwar noch als Attribut an das, was war, mit Holzseiten und mit Lautsprecherausgängen und Lüftungsausgängen als Schlitzen, nicht wie üblich mit einem Teppichstoff bespannt, wie das oft bei den Radiogeräten zu der Zeit war, weil man den Ton auch noch ein bisschen abdumpfen wollte dadurch. Also das war alles sehr fremd, sodass die Techniker, auch bei Braun, die Ingenieure, gesagt haben, um Gottes Willen, die konnten sich, weil sie selbst ja auch noch in ganz anderer Umgebung lebten zu Hause, die konnten sich nicht vorstellen, das kauft doch niemand. Ich hatte Gott sei Dank die Idee, weil das fing gerade an mit Schaufensteraufsteller oder sowas. Gab es eine kleine Industrie, die Plexiglas verarbeitet. Also habe ich versucht, den Deckel statt aus Metall, aus Plexiglas. Das hat sofort jeden begeistert. Keiner von uns hat damals geahnt, dass bis heute gibt es ja für Plattenspieler immer noch diese durchsichtigen Abdeckungen, nicht? Also die haben sich bis heute halten können. Das hat keiner von uns geahnt. Aber es war ein Durchbruch. Berühmt wurde Braun durch das Design relativ schnell, also von 1955 bis 1960, dann bereits das gesamte Programm in neuem Design. Und Braun bekam dann auch kurz hintereinander eine Menge internationaler Auszeichnungen. Also eine unglaubliche weltweite Publicity. Die Bauausstellung war ganz wichtig. 1957 die Bauausstellung in Berlin, weil alle Architekten Braungeräte in ihren Interiors benutzen. Eins meiner Lieblinge ist der, nennen das immer das Urradio, nicht? Das war also nicht mehr als ein Radio. Ja, es hat einen Lautsprecher, hat seine Bedienungselemente, hat eine Skala aus. Reines Radiogerät nannte man Tischsuper. Das war der branchenübliche Begriff. Und da entstand zum Beispiel zu diesem Radio ein Plattenspieler, den man auch transportieren konnte in einer Schatulle zusammen. Ich habe das später den ersten Walkman genannt. Die Audioanlage und die Studioanlage, das waren Systemdesign, also waren Systeme, die man verschieden sich zusammensetzen konnten, also unterschiedliche Anordnungen. Der Systemgedanke war für mich immer ganz wichtig, dass man Dinge kombinieren konnte, unterschiedlich. Das hat auch erleichtert eben die Unterbringung in den unterschiedlichsten Gegebenheiten. Es gab immer noch die begrenzte Wohnmöglichkeit, der soziale Wohnungsbau. Es gab also aber auch dann schon Möglichkeiten, wo Leute sich in ein Familienhaus leisten konnten, wo sie mehr Spielraum hatten. Also die Produkte so flexibel zu machen, dass sie mehr Anwendungsmöglichkeiten bieten. Wichtig ist schon, dass die Flexibilität der Dinge erlaubt, ein trotz schnell lebender Technologien die Dinge länger um sich haben zu können. Das eliminiert auch von vornherein jede modische Absicht, die Dinge also kurzlebig einfach nur durch Äußerlichkeiten so aufzumotzen, sage ich in dem Fall, um eventuelle Käufer zu verleiten. Und ich bin stolz darauf, dass es mir gelungen ist, während meiner aktiven Zeit das eigentlich mit etwas verhindern, dass man nicht unehrlich wird. Das ist das Schlimmste, was man im Design tun kann, dass man Dinge vortäuscht, die das Produkt nicht nachvollziehen kann. Das muss natürlich alles im Einklang sein. Kosten, Produktionsmöglichkeiten und heute immer wichtiger, dass es auch gekauft wird. Nachdem das Marketing immer mehr Bedeutung erlangt, kann sich das Design schwerlich entziehen, den Wunsch, ständig irgendwas Neues zu haben, obwohl es überhaupt nicht notwendig wäre. Nicht? Ich meine, wenn es irgendwelche neuen Technologien oder einer neuen Erfindung in wirklich neuen Gebrauchsnutzen zu erreichen, dann ist das also ganz klar. Aber wenn dem nicht so ist, ja, warum dann etwas Neues? Als Gillette sich für Braun interessiert hat, das war ja dann schon sehr früh, 68, der damalige Präsident war so beeindruckt, dass in so relativ kurzer Zeit Braun weltweit bekannt wurde durch Design. Der wollte Braun haben, nicht wahrscheinlich in der Absicht, Gillette optisch aufzuwerten. Und ich muss sagen, ich hatte immer das Glück, während meiner Zeit auch noch Leute bei Gillette zu werfen, die begeistert waren, die zu begeistern waren. Also das lief noch relativ gut weiter. Hat sich natürlich dramatisch geändert, als ich hatte nichts damit zu tun, aber als ich wegging, 1995, 97, sind auch bei Gillette, da sind die Aktien also etwas runtergegangen und dann wechseln bei denen immer sofort das Top-Management und da hat sich sehr viel verändert. In der Richtung, dass natürlich noch mehr die Gewinnmaximierung im Vordergrund stand als alle kulturellen Aspekte. Ich würde heute sagen, ich denke mal mit dem Einkauf von Procter & Gamble, die Gillette gekauft haben inzwischen, ist Braun ja inzwischen gar keine Firma mehr, eine eigenständige Firma mehr, ist eine Marke innerhalb dieses Riesenkonzerns, nicht? Ich habe nichts mehr damit zu tun. Meine Frau sagt das so schön, du bist zur rechten Zeit, hast du die Brüder Braun kennengelernt und bist zur rechten Zeit gerade noch gegangen. Ich bin ja regulär gegangen, ich war 65, als ich endgültig ausschied. Und dann hatte ich natürlich durch meine Lehrtätigkeit in Hamburg, an der Akademie der Freien Künste in Hamburg und durch die Tätigkeit als Präsident des Rates für Formkunst sehr viele Verpflichtungen und natürlich wurde ich immer wieder eingeladen, dort einen Vortrag zu halten, da einen Vortrag zu halten und solche Dinge, die haben mich dann vermehrt beschäftigt gehalten bis heute, muss ich sagen. Warum ich das jetzt erwähnt habe, ist, dass ich immer wieder meinen Studenten gesagt habe, ihr braucht nicht stolz zu sein auf irgendwas, was ihr gemacht habt. Ihr müsst froh sein, dass ihr Glück habt. Glück, die richtigen Leute zu treffen. Ob das jetzt also Leute sind, die neues Material möglich machen. Oder Leute, die als Unternehmerpersönlichkeit dir überhaupt die Möglichkeit geben, das zu verwirklichen, was du denkst. Dazu brauchst du in erster Linie Glück. Du brauchst die übliche Begabung, natürlich, die braucht aber jeder. Was ich sonst brauche, was das Wichtigste ist, ist Glück. Also ich leide doch sehr darunter, wie wir dabei sind, unsere Umwelt mehr und mehr zu verschandeln. Das ist heute etwas, was dringend eines Redesigns bedarf. Was wir nicht brauchen, ist noch eine neue Kaffeemaschine, die dasselbe macht, was die Vorgänger gemacht haben. Ja, was wir brauchen, ist eine ganz andere und neue Einstellung über die Sache. Das ist ja mein Wahlspruch, weniger aber besser. Ist ein bisschen angelehnt an das, was von Mies van der Rohe bekannt ist. Eigentlich stammt es von Peter Behrens, der Ausspruch, weniger ist mehr. Ich habe das etwas abgewandelt auf die heutige Zeit. Was wir heute brauchen, ist weniger, aber Besseres. Ein Mann, der weltweit mit seinem Design für Furore sorgte und einer Firma immer wieder originelle, zukunftsweisende Entwürfe fertigte. Dieter Rams, 40 Jahre Chefdesigner bei Braun, heute in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Eine Sendung von Susanne Balthasar, Redaktion Mark vom Hofe. Übrigens, Über Menschen wie Dieter Rams, die ihren Weg gegangen sind oder zu einem öffentlichen Mensch geworden sind oder sich eingemischt haben, sind im Zusammenhang mit dieser Sendereihe inzwischen 2 Bücher erschienen. Ich mische mich ein und ich bin ein öffentlicher Mensch geworden. Zu erhalten in jeder Buchhandlung. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.